Gerbert legt ihr die Hand auf den Arm, ganz sanft, woraufhin sie sofort wieder schweigt und sogar ein bisschen rot wird. Man liefert einem Verdächtigen keine Einzelheiten, denkt Danny. Im Gegensatz zu ihr scheint der Mann da das zu beherzigen, und wieder denkt er, nimm dich vor dem Kerl in Acht. Davis wischt über das Tablet, offenbar um ein weiteres Foto aufzurufen. Besitzen Sie einen weißen Pickup von Toyota? Modell Tundra, Baujahr 2011? Das Baujahr ist 2010. Ich stelle ihn immer hinten neben die Schulbusse. Die beiden haben ihn anscheinend nicht gesehen, aber sie kennen die Marke und das Modell. Und er weiß, was auf dem Foto zu sehen sein wird, noch bevor sich's ihm zeigt. Es ist sein Pickup, auf dem Parkplatz des Ladens, wo er das Handy gekauft hat. Das Nummernschild ist deutlich erkennbar. Ah, von einer Überwachungskamera? Ja, ich habe noch weitere, auf denen Sie selbst drauf sind. Wollen Sie die sehen? Danny schüttelt den Kopf. Okay, aber da ist eins, das Sie interessieren könnte. Diesmal ist es eine hoch aufgelöste Schwarz-Weiß-Aufnahme von Reifenspuren auf der rissigen Betonfläche vor der Texaco-Tankstelle. Wenn wir das mit den Reifen an Ihrem Wagen vergleichen, werden wir da eine Übereinstimmung feststellen? Wahrscheinlich schon. Er hätte nie gedacht, dass er Spuren hinterlassen würde, aber er hätte das berücksichtigen sollen, weil die County Road F nach der kurzen asphaltierten Strecke nicht befestigt ist. Ihm kommt in den Sinn, dass man verdammt nachlässig sein kann, was das Verwischen der eigenen Spuren angeht, buchstäblich, wenn man kein Verbrechen begangen hat. Davis nickt. Außerdem hat ein Farmer namens Delroy Ferguson einen weißen Pickup vor der Tankstelle stehen sehen, an demselben Tag, an dem Sie in Thompson den Anruf getätigt haben. Er hat die Highway Patrol angerufen, weil er dachte, da könnte jemand plündern oder dass irgendein Drogengeschäft stattfindet. Danny seufzt. Er hätte schwören können, dass der Farmer auf die Straße gestarrt hat, als er mit seinem Anhänger voller scheuen Bretter über die sonst verlassene Landstraße gegondelt ist. Wieder denkt er, jetzt haben sie mich. Es war mein Pickup. Ich war da. Ich habe das Telefon gekauft. Ich habe den Anruf gemacht. Wie wär's also, wenn wir endlich zum Punkt kommen? Fragen Sie mich, warum ich dort war. Ich werd's Ihnen verraten. Er überlegt, ob er »glauben werden Sie es allerdings nicht« hinzufügen soll, aber ist das nicht ohnehin sonnenklar? Danny denkt schon, Davis werde gleich genau diese Frage stellen, als der Mann in dem schwarzen Sakko sich einmischt. »Da war etwas merkwürdig an dem Telefon. Man hat die Fingerabdrücke abgewischt.« »Ja, das habe ich gemacht. Aber nach allem, was Sie gesagt haben, hätten Sie mich ohnehin gefunden.« »Stimmt, stimmt«, sagt Gerbert fast beiläufig. »Allerdings haben Sie's bar bezahlt. Das war clever. Ohne die Aufnahmen der Überwachungskamera hätten wir womöglich eine ganze Weile gebraucht, Sie aufzuspüren. Eventuell hätten wir das sogar überhaupt nicht geschafft.« »Ich habe es nicht durchdacht. Das habe ich Ihnen ja gesagt.« Es ist kühl in der Bibliothek, aber er fängt an zu schwitzen und spürt, wie ihm das Blut in die Wangen steigt. Er fühlt sich wie ein Volltrottel. Dass keine gute Tat ungestraft bleibt, trifft es auf den Punkt. Gerbert sieht zu, wie Pat Grady mit ratterndem Motor und qualmendem Auspuff davonfährt. Dann richtet er seinen irgendwie schroffen Blick wieder auf Danny. »Sie wollten erwischt werden. Habe ich recht?« »Nein«, sagt Danny, obwohl er sich im Innersten da nicht ganz sicher ist. Der Blick, mit dem Gerbert ihn bedenkt, ist eindringlich. »Ich weiß, was ich weiß«, drückt er aus. »Ich mache meinen Job schon lange, Bürschchen. Da weiß ich, was ich weiß.« »Ich wollte bloß nicht erklären, woher ich wusste, dass die Frau dort liegt, weil ich dachte, dass niemand mir glauben würde. Wenn ich es nochmal tun könnte, würde ich einen anonymen Brief schreiben.« Er schweigt, blickt auf seine Hände und beißt sich auf die Lippen, dann hebt er den Blick wieder und spricht die Wahrheit aus. »Nein, ich würde es genauso wieder tun. Wegen dem Hund, der an ihr genagt hat. Der hätte sich wieder an ihr zu schaffen gemacht. Vielleicht wären sogar noch andere Hunde gekommen, sobald der erste die Hand und den Arm ganz aus dem Boden gescharrt hätte. Die hätten gerochen, dass da...« Er unterbricht sich. Gerbert hilft ihm auf die Sprünge. »Dass da eine Leiche liegt«, die von der armen Miss Yvonne.